Markheim von Robert Louis Stevenson. Gelesen von Jürgen Fritsche. Ja, sagte der Händler, die Wechselfälle unseres Geschäfts sind vielfältig. Es gibt unwissende Kunden und dann profitiere ich durch mein größeres Wissen. Es gibt auch unehrliche. Hier hielt er den Leuchter in die Höhe, dass das Licht voll auf seinen Besucher fiel. Und in diesem Fall, fuhr er fort, ziehe ich aus meiner Tugend Gewinn. Markheim kam gerade erst aus dem Tageslicht der Straße. Seine Augen hatten sich noch nicht an das Gemisch von Dunkel und Licht in dem Laden gewöhnt. Bei diesen vielsagenden Worten und angesichts der Nähe der Flamme blickte er schmerzlich blinzelnd beiseite. Der Händler kicherte. Sie kommen am Weihnachtstage zu mir, redete er weiter. Obwohl Sie genau wissen, dass ich allein im Hause bin, die Läden heruntergelassen habe und streng darauf halte, Geschäften aus dem Wege zu gehen. Nun, Sie werden dafür zahlen müssen. Sie werden dafür zahlen müssen, dass ich jetzt Zeit versäume, während ich über meinen Rechnungsbüchern sitzen sollte. Sie müssen außerdem für ein gewisses Benehmen bezahlen, das mir heute an Ihnen ganz besonders auffällt. Ich bin die Diskretion selbst und stelle keine unliebsamen Fragen, aber wenn mir ein Kunde nicht ins Auge sehen kann, muss er dafür zahlen. Wieder kicherte der Händler und fuhr dann im üblichen Geschäftston, wenn auch mit einem Schatten von Ironie, fort. Sie können natürlich wie gewöhnlich klar angeben, wie Sie in den Besitz des Gegenstandes gelangt sind? Wieder mal aus Ihres Onkels Kabinett? Ein hervorragender Sammler, Herr. Der kleine blasse Händler mit dem krummen Rücken stellte sich fast auf die Zehenspitzen, guckte über seine goldenen Brillengläser hinweg und schüttelte mit allen Zeichen des Unglaubens den Kopf. Markheim erwiderte seinen Blick in grenzenlosem Mitleid und leisem Grauen. Diesmal, sagte er, befinden Sie sich im Irrtum. Ich bin nicht gekommen, um zu verkaufen, sondern um zu kaufen. Ich will keine Raritäten losschlagen. Meines Onkels Kabinett ist bis zu den Wänden geplündert. Aber selbst wenn es noch intakt wäre, würde ich nichts verkaufen wollen. Ich habe an der Börse Glück gehabt und würde die Sammlung daher eher vergrößern als vermindern. Mein heutiges Anliegen ist die Einfachheit selbst. Ich suche ein Weihnachtsgeschenk für eine Dame, fuhr er mit wachsender Geläufigkeit fort, je mehr er sich für die Rede, die er sich zurechtgelegt hatte, erwärmte. Und sicherlich schulde ich Ihnen dafür, dass ich Sie in einer so geringfügigen Angelegenheit störe, eine Genugtuung.